ich krass mit uns. Wir schreien scheiß Polizei, guck, die Schweine belächeln uns. Und die ganzen geilen Weiber werden einfach nur weggebumst. Denn es sind goldene Zeiten und soll auch so bleiben. Und vielleicht bin ich vernebelt vom Absinth, doch wir bleiben stehen, egal ob Regen oder Wind. Geben unserem Leben einfach jeden Tag einen Sinn. Bin so stolz auf mein Gold, in den Ring lass uns singen. Was? Digga, Schock, 100.000 auf der Bank. Was sollen wir machen? Komm, wir kaufen uns ein Gramm. Ruf die Jungs an, lass ein Saufen auf entspannt. Und nächstes Jahr ein Haus kaufen am Strand wie ein Mann. Digga, Schock, 100.000 auf der Bank. Was sollen wir machen? Komm, wir kaufen uns ein Gramm. Ruf die Jungs an, lass ein Saufen auf entspannt. Und nächstes Jahr ein Haus kaufen am Strand. Und der Erfolg reißt nicht ab. Nein, wir sind die Ersten und das bleibt ein Fakt. Yeah. Nehm was ich seh und schreib das aufs Blatt. Denn keiner von uns hat's je einfach gehabt. Nee. Heute wird es in der Disco gespielt. Auf jeden Tag weiter mit Blick auf Profil. Früher fanden sie mich nicht attraktiv. Und heute sind sie richtig verliebt. Ihr Schlappen! Digga, Schock, 100.000 auf der Bank. Was sollen wir machen? Komm, wir kaufen uns ein Gramm. Ruf die Jungs an, lass ein Saufen auf entspannt. Und nächstes Jahr ein Haus kaufen am Strand wie ein Mann. Digga, Schock, 100.000 auf der Bank. Was sollen wir machen? Komm, wir kaufen uns ein Gramm. Ruf die Jungs an, lass ein Saufen auf entspannt. Und nächstes Jahr ein Haus kaufen am Strand. Next Raid 87, mich liegt draußen auf der Bank. Alles ist entspannt, rauche pausenlos ein Blunt. Mein Konto ist gedeckt, Digga, das Auto ist getankt. Vielleicht kauf ich mir ein Gramm und dann sauf ich mir einen an. 100.000 Tacken hau ich einfach auf den Kopf. Unter warmen Schatten zähl ich Scheine wie ein Boss. Und die Weiber sind geschockt von meinem Lifestyle. Baby, sag mir, hast du Bock, gib mir High Five. Digga, Schock, 100.000 auf der Bank. Was sollen wir machen? Komm, wir kaufen uns ein Gramm. Ruf die Jungs an, lass ein Saufen auf entspannt. Und nächstes Jahr ein Haus kaufen am Strand wie ein Mann. Digga, Schock, 100.000 auf der Bank. Was sollen wir machen? Komm, wir kaufen uns ein Gramm. Ruf die Jungs an, lass ein Saufen auf entspannt. Und nächstes Jahr ein Haus kaufen am Strand. Und vielleicht bin ich vernebelt vom Absinth. Doch wir bleiben stehen, egal ob Regen oder Wind. Geben unserem Leben einfach jeden Tag einen Sinn. Bin so stolz auf mein Gold, in den Ring lass uns singen. Wir sind gekommen, um zu bleiben und keiner will Stress mit uns. Wir schreien scheiß Polizei, guck, die Schweine belächeln uns. Fick die Polizei! Und die ganzen geilen Weiber werden einfach nur weggebumst. Alles Fortsatz! Denn es sind goldene Zeiten und soll auch so bleiben. Digga, Schock, 100.000 auf der Bank. Was wollen wir machen? Komm, wir kaufen uns ein Gramm. Ruf die Jungs an, lass ein Saufen auf entspannt. Und nächstes Jahr ein Haus kaufen am Strand wie ein Mann. Digga, Schock, 100.000 auf der Bank. Was wollen wir machen? Komm, wir kaufen uns ein Gramm. Ruf die Jungs an, lass ein Saufen auf entspannt. Und nächstes Jahr ein Haus kaufen am Strand.